1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Woche fängt schon gut an. Wir sind ein bisschen spät dran, knapp 2 Minuten. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Eine Woche und so auch heute. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht heißt Maike. Maike ist 22. Hallo Maike. Hallo. Hallo Maike. Ja, hallo Domian. Ja, um was geht's denn bei dir? Ja, ich leide an einer Zwangserkrankung, unter anderem. Was ist das denn für eine Zwangserkrankung? Das nennt sich Dermatillomanie. Das ist ziemlich verwandt mit der Trichotillomanie, dem Zwang, wo man sich selbst die Haare rausreißt. Ja, und was machst du? Ja, Derma, also es hat mit der Haut zu tun. Ich pulle halt mit Nadeln oder Reißzwecken in meiner Haut herum. Überall am Körper? Hauptsächlich an der Brust. An der Brust? Ja. Mit Nadeln und Reißzwecken? Ja. Putzt du deine Haut blutig auf? Ja, richtig. Du gehst mit den Nadeln unter die Haut und reißt die so ein bisschen auf nach oben? Ja, nicht nur ein bisschen. Du gehst tief also, rein? Wie ja. Tief, beschreib mal ein bisschen, wie du es genau machst. Ja, also ich finde halt verschiedene Stellen dann, also so Poren, die sind wirklich winzig klein, das sieht man eigentlich nicht. Aber ich suche halt akribisch alles ab. Was suchst du ab? Und Toren? Bitte? Ich verstehe nicht, was ist akribisch? Ich suche halt akribisch alles ab. Ja, was suchst du ab? Nach was? Nach Poren, nach Poren. Wo ich dann hineinstechen kann. Ich verstehe. Das ist dann quasi die Öffnung. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Nee, macht gar nichts. Das ist auch ziemlich peinlich für mich, aber egal. Na gut, das ist eine Erkrankung, darüber kann man ja reden und da kann man auch offen reden. Wie tief gehst du denn mit der Nadel oder den Reißzwecken in die Haut rein? Also in der Brust ziehe ich mir teilweise Fäden vom Bindegewebe heraus. Wie tief liegt denn das Bindegewebe? Komplett unter den Hautschichten halt. Also ich pulle komplett die Hautschichten komplett durch. Also es muss doch dann sehr blutig sein jedes Mal. Ja, es ist auch. Warum nimmst du Nadeln und Reißzwecken? Warum nimmst du nicht nur Nadeln? Was ist der Vorteil für dich jetzt in deinem Fall, wenn man davon Vorteil überhaupt reden kann, von Reißzwecken? Die sind unterschiedlich groß. Und was ich dann unter der Haut mal wieder finde, also... Was findet man denn da? Ja, das Beknackte ist, Entschuldigung, ich weiß selber nicht wirklich, was ich mir da herausziehe aus der Haut, unter der Haut. Ich weiß nur, es gehört jedenfalls dahin. Also es ist irgendwas Natürliches, was du da rauspulst. Richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch irgendwie immer wieder bei dir entzündet. Ja, ja, und das, also in den Momenten, wo ich das mache, tut es mir nicht weh. Mhm. Im Nachhinein tut es allerdings tierisch weh, also im Alltag. Wenn ich dich jetzt sehen könnte, du würdest mir deine Brust zeigen, wie sieht die aus? Beschreib mir mal die Brust. Ja, sind halt erstmal mittlerweile sehr viele Narben. Mhm. Also man kann das ungefähr mit Windpockennarben vergleichen. Ja. Die sehen ungefähr wie Windpockennarben aus. Kurze Zwischenfrage, wie viele Jahre machst du das schon? Mit Gegenständen jetzt knapp 3 Jahre. Allerdings hat das Ganze schon früh angefangen in der Kindheit, dass ich halt eben zum Beispiel Wunden nie heilen lassen konnte. Ich musste grundsätzlich bei jeder Unebenheit auf der Haut sofort dran rumkratzen und herumpolen. Aber so schlimm erst seit 3 Jahren. Genau. Dann beschreib mal die Brust weiter. Also es sieht aus wie nach einer Windpockenerkrankung, alles vernarbt. Ja, und die Wunden selber sind halt auch ungefähr so groß wie bei, ein bisschen kleiner als Windpocken. Sind halt wie Löcher in der Brust. Gehst du auch in und an die Brustwarzen? Ja. Ja. Warum überhaupt ausschließlich die Brust und warum die Brust? Also es ist nicht ganz ausschließlich die Brust. Es ist auch generell so auch die Oberarme, manchmal auch die Unterarme so oder in den Ellenbogen. Mhm. Heute war es mein Fuß. Ach so, also verteilt sich das doch schon auf den Körper. Ja, so ist es hauptsächlich die Brust. Allerdings, wenn warum die Brust? Ich glaube, ich wollte mich absichtlich, also ich, es ist eine Vermutung, mich unweiblich zu machen, mich unerotisch oder eben hässlich abstoßend zu machen. Darf ich dich ganz spontan etwas sehr Intimes fragen? Ja. Hast du als Kind, als Jugendliche einen sexuellen Missbrauch erlitten? Ja, genau. Wie alt warst du da? Das ist schwierig zu sagen. Der Punkt ist, dass die Erinnerungen, konkrete Erinnerungen, erst dieses Jahr wieder zurückgekehrt sind. Dieses Jahr erst? Und die ganze Sache ist also noch nicht gänzlich aufgeklärt, dass ich jetzt schon alle Details irgendwie wiedergefunden hätte. Ich weiß, ich habe zu der Zeit zum Beispiel noch Windeln getragen, weil ich da eben Erinnerungen habe, wo ich Windeln anhabe. Und also da war ich auf jeden Fall sehr jung. Das war allerdings dann auch nicht der einzigste Übergriff. Also diese solche Übergriffe von solcher Art und Weise ziehen sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Das heißt, du weißt und kennst den Täter. Du weißt, wer das ist. Es gab bei mir halt nicht nur einen Täter. Es gab diverse Fälle. Also es gab von sexuellem Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung halt diverse Situationen. Bislang ist aber nichts gerichtlich behandelt worden? Nein. Das traue ich mir zum einen überhaupt nicht zu. Weil du dich nicht stabil genug fühlst dafür? Ja. Ja. Also ich bin auch regelmäßig in der Psychiatrie. Also aber ich bin halt unter anderem auch chronisch suizidal. Ja, ich ahne das schon, wenn du so schlimme Sachen in deiner Jugend und Kindheit erlebt hast, bist du natürlich sehr, sehr angeschlagen. Du bist 22 Jahre alt. 23 Jahre alt. Wie lebst du? Wie ist dein Leben sonst? Ja, die meiste Zeit bin ich eigentlich, also ich bin jetzt, seit ich aus der Schule heraus bin, arbeitsunfähig geschrieben und werde auch im Laufe der nächsten Zeit wohl einen Behindertenausweis bekommen. Also du hast auch keinen Beruf gelernt? Ich habe einen Beruf angefangen zu lernen, war nicht meine Wunschwahl, hatte sich nur angeboten. Ich hatte eine Friseurlehre angefangen, aber da gab es dann auch wieder Probleme mit meiner Chefin und davon abgesehen war das auch sowieso die Zeit, in der ich diesem ganzen Leistungsdruck halt überhaupt nicht standhalten konnte. Hast du denn in all diesem Unglück und Leid und nach dem, was früher passiert ist, hast du schon mal einen Freund haben können? Ja, also ich lebe auch in einer das ist wirklich was Schönes, in einer recht stabilen Partnerschaft. Du lebst in einer stabilen Partnerschaft, mit Sexualität auch? Schon, allerdings sehr selten, aber wir sind immer wieder im Gespräch darüber und ich arbeite halt an mir, dass ich mehr auf ihn zugehe, beziehungsweise ihn weniger von mir weiß. Also er weiß um deine Vergangenheit. Ja, das weiß er. Ich gehe mal davon aus, so wie du es jetzt schilderst, dass er da sehr behutsam und gut mit umgeht. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also er ist auch sehr, sehr geduldig. Sehr verständnisvoll und ist das dein erster Freund? Nein. Ich hatte schon, also ich glaube, Ich hatte 5 Freunde gehabt, davon waren 2 Beziehungen. Mhm. Also es war die erste Beziehung, die wirklich fest und ernst war, mhm, und eben die jetzige Beziehung. Und die dazwischen waren jugendlich halt. Ja. Also ich kann mir ja vorstellen, dass es ja immer so bei Menschen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben, dass für sie Sexualität schwer ist, wieder zu erleben, also richtig zu erleben, gut zu erleben. Kommt bei dir auch noch hinzu, dass du dich jetzt vielleicht auch vor deinem Freund dann schämst, wenn er deine vernarbte Brust sieht oder die entzündete Brust? Ja, richtig, genau. Und das ist halt auch zum Teil wirklich so, ja, also es ist schon so, dass ich natürlich körperliche Lust grundsätzlich empfinde, empfinden kann. Mhm. Aber dass ich mich dafür dann wiederum selber total hasse, selber total schäme und schuldig fühle. Verstehe. Und dass ich damit halt nicht umgehen kann. Mhm. So, das heißt, ich, vom Kopf her, ich verleugne eigentlich immer mein sexuelles Lustempfinden. Mhm. Und ich bin ganz erstaunt, wie toll du das auch so beschreiben kannst. Hast du dieses schon mal so mit einem Psychologen oder mit einem Therapeuten so erarbeitet, wie du so funktionierst? Ja, eigentlich. Also das ist halt auch mein ganzes Leben eigentlich schon so, dass ich zum Therapeuten. Ach so. Und also auch schon, da war halt auch dein Mitarbeiter ein bisschen erstaunt drüber, weil ich halt wirklich schon im 3. oder 4. Lebensjahr zum Beispiel mit meiner Mutter gemeinsam zum Therapeuten musste, weil ich eben in Kindergarten sehr auffällig, sehr verstört gewesen bin. Hat denn deine Mutter eigentlich in all den Jahren etwas von dem Missbrauch gewusst und mitbekommen? Schwierig. Also sie hat es geahnt, das weiß ich mittlerweile. Allerdings so konkret gewusst, also konkret wissen tut sie es erst seit einem Jahr ungefähr. Ja. Also seit ich es auch offen thematisiere bei meiner Familie. Maike, ich finde das so interessant, mit dir zu sprechen. Und ich gucke gerade auf meine Uhr und sehe, dass wir uns schon sehr lange unterhalten. Stimmt. Und mir die Zeit ein bisschen wegläuft. Ich werde natürlich deiner Geschichte und deinem Schicksal überhaupt nicht gerecht in 10 oder 12 Minuten. Das ist völlig klar. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich finde dich eine sehr nette Frau und du kannst das wirklich toll erzählen und auch sehr, sehr klar erzählen, was dich betrifft. Ja. Du sagst, dass du schon so lange in Therapie bist und wahrscheinlich schon 1000 Sachen von Therapeuten gehört hast. Mir wäre sehr wohl, wenn du dennoch mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen würdest. Ja, gerne. Ja, das ist die Anna heute Nacht, eine sehr erfahrene und nette Frau und gute Psychologin. Und die wird dich jetzt zurückrufen. Ja, super. Ja. Da freue ich mich. Schön, dass du bei mir warst hier und von Herzen. Fand ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön und mach weiter so. Und ich grüße die Twitter-Leute. Ja, die Twitter-Leute begrüßen wir immer sehr gerne an dieser Stelle. Maike, alles Gute. Tschüss. Danke ebenso. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr gerade reingeschaltet habt, Freithemennacht, Live-Sendung, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir streiten wollt oder plaudern wollt oder einfach nur ein bisschen erzählen wollt, wie auch immer. Hier ist, ich sag mal Angie, stimmt das? Ja, richtig. Angie, so nennt man ja auch unsere Bundeskanzlerin, aber die bist du nicht. Nein, das bin ich nicht. Aber die Bundeskanzlerin ist auch schon 2, 3 Jahre älter als du, denn du bist 22. Richtig, genau. Ich freue mich sehr, mit dir heute Nacht sprechen zu können. Angie, freut mich auch. Um was geht's denn? Und zwar geht es darum, vor 8 Jahren ist mein Schwager gestorben. Wann ist der gestorben? Vor 8 Jahren, da war ich 14. Ja. Das war der Mann meiner Schwester und vor 8 Jahren, es war ein heißer Sommertag, wir waren alle im Schwimmbad, ich, meine Mutter, meine 2 Neffen, meine Schwester und mein Schwager und mein Bruder kam dann später auch dazu und er hat uns dann zum Essen eingeladen und wir Kinder durften uns dann später was von der Tankstelle aussuchen und mein Bruder hat ihn dann halt in die Stadt gezogen und ich hatte halt ein sehr starkes Verhältnis zu ihm. Er war halt wie ein Bruder für mich, den ich nie hatte. Und weil mein Bruder war immer sehr kalt zu mir, weil ich halt die Jüngste in der Familie war. Und an dem Abend hat mein Bruder ihn halt in die Stadt gezogen. Was heißt in die Stadt? Was heißt in die Stadt gezogen? Also es war halt abends und es wurde dunkel. Er hat ihn mitgenommen einfach in die Stadt zum Ausgehen oder wie meinst du? Nein, mein Bruder wollte mit ihm alleine in die Stadt gehen. Ja, okay. Mhm. Und er konnte sich dann halt auch nicht richtig entscheiden. Das war halt alles sehr merkwürdig. Aber er hat mir dann gesagt, dass er mich sehr, sehr lieb hat und dass wir uns morgen sehen. Mhm. In der Nacht hat mein kleiner Neffe bei mir geschlafen. Mhm. Ich bin dann nachts wach geworden, im Dunkeln war irgendwas. Ich glaube, es war so ein Geist, den ich sehen konnte. Ich habe dann über das Licht angemacht, weil ich total Angst hatte. Mein Neffe hat sehr, sehr tief geschlafen und ich habe dann über das Licht angemacht. Und mein Vater hat dann gemerkt, dass ich wach bin und dass ich geweint habe. Dann hat er mich gefragt, Angie, warum weinst du? Was ist los? Da habe ich gesagt, ich möchte einfach nur, dass ihr alle wisst, dass ich euch lieb habe. Und dann bin ich wieder in mein Bett gegangen und mein Vater hat gesagt, ich soll versuchen zu schlafen. Mhm. Und ich hatte so totale Angst, weil da immer noch was in der Dunkelheit war. Ich konnte das nicht richtig deuten, weil es halt das total fremd für mich war. Ich sag nochmal, in dieser Nacht waren dein Bruder und dein Schwager, die waren in der Stadt. Genau, die waren zusammen. Mhm. Und nochmal ein bisschen zu verstehen, du warst 14 Jahre alt und dein Schwager war wie alt damals? Der war 36. 36. Und das war ein sehr herzliches Verhältnis. Genau, das war sehr ähnlich. Also er war halt immer für mich da. Also er war bei meiner Schulung dabei. Ja. Er war in jeder Lebenslage für mich dabei. Er hat mich sehr unterstützt in meinem Leben. So, was ist dann in dieser Nacht passiert? So, ich habe ihn gesehen und ich bin dann halt irgendwann eingeschlafen, weil ich halt total Angst hatte. Ich habe mich halt dann gezwungen einzuschlafen. Also du hast ihn gesehen vor deinem geistigen Auge oder wie? Wie soll ich das beschreiben? In der Dunkelheit, da war irgendwas Helles. Ich konnte sehen, dass sich das so durch Dunkle bewegt, hin und her, und das kam immer näher. In deinem Zimmer? Ja, genau, in meinem Zimmer. Okay. Und mein Neffe, der hat davon nichts mitbekommen. Und ich hatte halt total Angst. Ich habe halt in mein Kissen geguckt, ich habe an die Wand geguckt, aber es war überall da. Ich hatte total Angst. Ist denn in dieser Nacht dann was Schlimmes passiert mit deinem Schwager? Ja, und dann am nächsten Tag kam mein Bruder mein Bruder war drogenabhängig und er kam total breit an zu mir, zu meinen Eltern, zu meiner Familie und hat gesagt, Christian ist tot. Mhm. Und was war denn passiert, dass Christian gestorben ist, also dein Schwager? Ja, also mein Bruder sagt, mein Bruder hat mir erzählt, er ist in der Nacht erstickt. Meine Schwester sagt, dass er ist erstickt in der Nacht? Ja, also mein Bruder sagt, er hat keine Luft mehr bekommen. Einfach so? Ja, einfach so. Wo war er denn? Und wo waren die beiden Jungs denn da, als das passiert ist? Die waren bei Freunden. Irgendwo in der Stadt bei Freunden? Irgendwo in der Stadt bei Freunden. Wie gesagt, ich war bei diesem Gespräch, was mein Bruder mit meinen Eltern und meiner Schwester geführt hat, nicht dabei. Mhm. Und meine Schwester hat mir dann gesagt, dass er ist an einer Überdosis gestorben. Aber welche Überdosis das war, weiß ich nicht. Mhm. Und meine Eltern sagen mir, er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Und jetzt höre ich so raus, was du erzählst, dass dieses Erlebnis, dass du nachts quasi ihn in deinem Zimmer irgendwie wahrgenommen hast oder etwas wahrgenommen hast, dass sich das so erschüttert hat damals. Ja, das ist richtig. Bis heute. Ja, und das Schlimme ist halt, ein paar Tage davor habe ich geträumt, dass irgendwas Schlimmes mit ihm passiert. Mhm. Und ich habe das niemandem erzählt. Ich dachte halt, das ist einfach nur ein Albtraum. Mhm. Und manche Menschen, auch Kinder, haben ja so eine Gabe, dass sie Dinge erahnen oder sogar vorhersehen können. Du glaubst auch, dass in der Nacht, dass er das war, diese Erscheinung in deinem Zimmer? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Hast du denn hinterher nochmal irgendetwas erlebt mit ihm, dass er sich nochmal dir gezeigt hat? Ein paar Tage später vielleicht? Immer wenn ich hier am Grab bin, da kommen mir halt die Tränen, weil ich ihn sehr, sehr vermisse. Und dann unterhalte ich mich mit ihm und dann ich sage ihm, dass ich ihn lieb habe und dann bitte ich immer das Vaterunser und dann schließe ich meine Augen und er kann sehen, wie er mich anlächelt. Und das ist heute immer noch so? Ja, das ist heute immer noch zwar nicht mehr so klar wie früher, aber ich kann ihn immer noch sehen. Nun könnte man ja jetzt sagen, okay, das ist so tief in deiner Erinnerung und das stellst du dir so vor deinem geistigen Auge vor. Damals war es ja vielleicht ein bisschen anders, ne? Damals war es ja realer, dass du das da wahrgenommen hast in der Wohnung. Und das Schlimme war halt, meine Schwester und meine Eltern, die wollten, dass ich mitkomme zum Bestattungsunternehmen, um mich zu verabschieden. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich habe Angst davor und ich möchte mich nicht so von ihm verabschieden. Mhm. Er hätte es garantiert nicht gewollt. Und meine Eltern, meine Schwester, die sind dann dorthin. Und mein Vater hat dann am nächsten Tag gesagt, komm, wir nehmen die zwei Jungs mit und dich und wir gehen ins Einkaufszentrum. Mhm. Und mein Vater ist dann mit mir in einem Fotoladen gemacht. Und dann hat er mir gesagt, ich möchte dir was zeigen. In einem Fotoladen? Genau. Und dann sind wir in diesen Fotoladen gegangen und er hat dann zu dem Verkäufer gesagt, ich möchte gern meine Expressbestellung abholen, die ich gestern entwickeln habe lassen. Mhm. Ich ahne, was du jetzt erzählst. Mhm. Ja, und das waren die Fotos von meinem Schwager, wo er tot im Sarg lag. Und die hat dein Vater dir gezeigt? Ja, mir und meinen Neffen. Neffen waren 3 und 5. Warum hat er das gemacht? Er wollte, dass wir uns von ihm verabschieden, aber ich glaube, das hätte er nie gewollt. Dann bist du in dem Fotoladen wahrscheinlich weinend zusammengebrochen quasi. Ja, er hat mehrere Bilder von ihm gemacht und er sah wirklich nicht glücklich aus. Seine Fingernägel waren blau, seine Ohren waren auch schon blau und er sah nicht glücklich aus. Erklär mir doch mal bitte, du hast jetzt das zweimal schon gesagt. Du sagst, dein Schwager hätte das nicht gewollt, dass du dich am offenen Sarg quasi von ihm verabschiedest. Warum nicht? Weil er weiß, dass ich Angst habe. Ich meine, ich will nicht sagen, meine Eltern sind schlechte Eltern. Die haben immer versucht, gute Eltern zu sein. Aber als ich ein kleines Kind war, haben die oft Horrorfilme laufen lassen. Und ich war klein, ich war wirklich klein, ich hatte Angst. Also du meinst, der Schwager hätte das so kapiert, weil du Angst hast, deshalb hätte er es nicht gewollt. Ja, genau. Mensch, Angie, du bist ja heute immer noch so aufgewühlt, nach 8 Jahren. Ich weiß, und ich komme damit nicht klar. Ich möchte einfach nur wissen, was passiert ist, woran er gestorben ist. Ich möchte einfach damit nur abschließen können, aber ich kriege keine Antworten. Das erstaunt mich total. Du bist heute eine junge, erwachsene Frau. Die könnten dir doch jetzt die Wahrheit sagen, was los war. Meine Schwester, die redet nicht gerne darüber. Ich habe sie gebeten vor ein, zwei Jahren, dass sie mit mir dorthin geht, wo er die Autopsie hatte. Ja. Und sie hat mir dann gesagt, dass sie das als Ehefrau verweigert hat. Aber das glaube ich nicht, weil sie dort war, als er gestorben ist. Weißt du, was ich ja glaube, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass er wirklich an einer Überdosis gestorben ist? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber weißt du, wenn es irgendwas anderes wäre, würde man das ja offener erzählen. Wahrscheinlich schämt sich die Familie, dass das passiert ist und deshalb macht man da so ein Geheimnis drum. Aber ich meine, warum können die mir nicht die Wahrheit sagen? Das verstehe ich auch nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Es ist ja auch keine Schande. Es ist hochtraurig, dass es passiert ist, aber man kann das doch erzählen und darüber sprechen in der Familie. Das sehe ich genauso. Ich meine, wenn sie es mir nicht erzählen, dann muss es doch etwas so Schlimmes sein, was mich total zerstört innerlich. Ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was es sonst noch sein könnte, wenn es schon damit Drogen was zu tun hat und so wie du es gerade geschildert hast. Mhm. Liebe Angie, ich möchte auch, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Du bist ja so aufgewühlt und vielleicht hat sie noch einen Tipp, wie du jetzt nach so vielen Jahren doch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen könntest. Ja, ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, ich wollte dich noch fragen, du bist doch nächste, am 25. ist das, hast du die Vorlesung in Köln, ne? Genau, ich bin am 25. in der Friedenskirche in Köln, ja. Genau, da würde ich gerne vorbeikommen und dir beim Vorlesen zuhören. Sehr gerne, Angie. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, alles klar, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war jetzt fast schon sowas wie ein Hinweis auf unser Thema. Am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt nämlich unser Thema, und ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Diese Sendungen, die wir zu dieser Thematik machen, sind in der Regel immer sehr interessant und spannend. Das Thema heißt übersinnliche Erlebnisse. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal etwas erlebt haben, das man so mit Ratio, mit Vernunft nicht erklären kann. Also ich sag mal einfach so ein paar Stichworte. Vorahnungen, Geistererscheinungen, Spuk, Telepathie, Hellsehen, Jenseitskontakte, Kommunikation mit Engeln und so weiter. Wenn ihr in diesem Bereich, aus diesem Bereich schon mal etwas erlebt habt, was euch vielleicht völlig umgehauen hat, weil ihr eher auch naturwissenschaftlich orientiert seid und vernunftsmäßig orientiert seid, aber dann ist so etwas passiert. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann bitte mailt schon einmal unter domian@wdr.de, Stichwort übersinnliche Erlebnisse, oder ruft natürlich auch gerne am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an. Übersinnliche Erlebnisse, Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freie Themennacht und es geht weiter mit Manuela und Manuela ist 53. Guten Morgen, Manuela. Ja, guten Morgen, Domian. Ich hoffe, du verstehst mich heute besser. Ja, hatten wir schon mal das Vergnügen? Ja, am Freitag. Ah, da rauscht es so sehr. Ja, richtig, genau. Ja, jetzt bist du wunderbar zu hören und wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ja, und zwar geht es um Folgendes. Mein Papa, der hat sich im Januar 2010 das Leben genommen. Und zwar ist er in der Uniklinik aus dem Fenster gesprungen. Er ist aus dem Fenster gesprungen, weil? Weil der Verdacht bestand, dass er Speiseröhrenkrebs hat. Du sagst Verdacht. Ja, also bei uns hier im Krankenhaus lag er 3 Wochen bis kurz vor Weihnachten. Da sprach man nur von Karzinom. Er hatte eine schlimme Entzündung in der Speiseröhre. Darüber hat sich ein dicker Pilzbelag gelegt. Mhm. Und die Ärzte vermuteten, dass hundertprozentig, dass hinter dem Pilzbelag ein Tumor wäre, also ein Karzinom. Ja, und dann fing er an, hier zu Hause vom Selbstmord zu reden. Und das hat man ihm so gesagt und er ist dann davon auch ausgegangen und hat gedacht, ich habe Speiseröhre. Ja, genau, weil es auch familiärbedingt ist. Seine Mama ist ganz, die ist auch elendig, wirklich elendig gestorben an Krebs. Mhm. Und sein Bruder 2 Jahre vor seinem Tod ist auch nochmal an Krebs gestorben. Den hatte ich auch dann nochmal kurz zu Hause besucht und er hat zu mir im Krankenhaus immer gesagt, ich möchte nicht so sterben wie mein Bruder. So, und dann ist dein Vater in der Annahme, er habe Krebs. Ja, weil er auch das immer von den Ärzten gehört hat. Wir vermuten ganz, dass hinter dem Pilzbelag Krebs, also ein Karzinom sitzt. Ja, und dann ist er aus dem Fenster gesprungen. Richtig. Aus welchem Stockwerk? Ja, man hatte uns gesagt, 3., er lag aber im 5. Das heißt, er ist dabei verstorben. Das ist aber richtig. Und man weiß auch nicht, welche Uhrzeit. Man hat ihn um 7 Uhr noch gesehen und hat ihn aber erst um 8:45 morgens gefunden. Hat man eine Autopsie gemacht? Nein, hat man nicht. Hat man nicht? Nein, warum, weiß ich auch nicht. Also weiß man heute gar nicht, ob er nur Krebs hat? Doch, hinterher hat man uns gefragt. Also die Polizei hat keinen gemacht. Dann hat man uns angerufen, ob wir mit einer Autopsie einverstanden wären, das Krankenhaus. Ach so, dann doch. Und dann haben sie eine Autopsie gemacht und er hat sich rausgestellt, er hatte keinen Krebs. Es kam nur, die Verengung kam nur zustande durch diesen Pilzbelag. Mein Gott. Ja. Mein Gott. Das war uns wirklich, wir waren hier wie traumatisiert. Ich habe auch ein halbes Jahr bei meiner Mutter geschlafen. Wir konnten alle beide nicht alleine bleiben. Das heißt, im Prinzip war es was Harmloses, was er hatte. Richtig. Und er hat sich das Leben genommen, weil er Angst hatte, er hätte Krebs und müsste leiden. Und weil er auch von den Ärzten das immer wieder zu hören bekommen hat. Unfassbar. Unfassbar. Also, aber die haben ihm das so verkauft, dass die Wahrscheinlichkeit richtig, sehr, sehr hoch ist, dass er das hat. Ja, richtig, ganz genau. Mhm. Und wenn das Ärzte schon so sagen, dann glaubt man das ja auch ja, schon. Natürlich. Fast, ja, natürlich. Er war fest davon überzeugt. Das war im Jahre 2010. Januar 2010. Das ist ja ein furchtbarer Schicksalsschlag für die Familie. Ja, das ist der einzigste. So, Mann, ich habe im Januar 24 Jahre bisher, da habe ich meinen Bruder durch einen ganz, ganz schrecklichen Arbeitsunfall verloren. Das war der einzigste Sohn meiner Mutter, also meiner Eltern. Wir sind mit 3 Mädchen, ein Junge. Wann war das? In welchem Jahr? Das war 89. 89. Mhm. 1989. Lass uns nochmal über den Vater sprechen. Ja. Habt ihr irgendetwas unternommen gegen die Klinik? Nein, ich möchte jetzt gern was unternehmen. Also ich bin danach so krank geworden. Ich bin jetzt Rentnerin, Domian. Weil du mit dem Schmerz und dem Schock nicht zurechtgekommen genau, bist. Genau, genau. Mhm. Ich habe auch so eine Wut noch, weil man uns so falsche Sachen verkauft hat. Wir durften nicht in die Akte einsehen. Mhm. Aber wir hätten Recht drauf gehabt. Mhm. Als Erben. Mhm. Und nein, die bekommen die nicht zu sehen, hat man uns gesagt. Ja, Ja, das ist natürlich nicht rechtens. Nein, ist nicht rechtens, ja. Aber das hat man so gesagt, wir haben es geglaubt, ne? Ja. Wir wussten es nicht besser, dann habe ich einen Rechtsanwalt angerufen und der hat natürlich gefragt, wer bezahlt denn die Kosten? Und wir haben jetzt kein Geld zu klagen. Es gibt aber irgendwo eine Institution. Ja, da werden wir dich gleich gut informieren. Es gibt Patientenverbände und Patienten. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Es ist nur wirklich nur noch November und Dezember. Da sind die 3 Jahre Verjährungsfrist um. Ja, da werden wir dich wirklich gleich mit Adressen versorgen, wo du an gute Adressen kommst, die dir konkret helfen können und die dir auch sagen können, es hat Chance, es hat nicht Chance und die dich da an die Hand nehmen, auch wenn du kein Geld hast oder wenig Geld hast, gibt es da auch Wege und Möglichkeiten. Ja, ich habe davon gehört. Das kann ich auch verstehen. Das würde ich an deiner Stelle auch machen. Ich bin wirklich sehr, sehr wütend, weil ich heute noch an Schlafstörungen leide. Ich mache den Tag zur Nacht, die Nacht zum Tag. Ich nehme Depressionsmittel. Ich kann trotzdem nicht schlafen. Das heißt, man kann ja sagen, wenn man das nachweisen kann, dass die Ärzte ihn da quasi in Angst und Schrecken versetzt haben. Ein Arzt muss natürlich sagen, es besteht die Möglichkeit, aber wir wissen es noch nicht genau. So müsste ein Arzt das sagen. Es kann auch anders sein. Genau. So müsste ein Arzt das sagen. Und wir haben ja auch, es gibt so eine Klausel nach dem ethischen Gesetz. Und zwar ist das Nummer 7, Absatz B. Da haben die dem Patienten nicht zu sagen, wenn das Leben des Patienten gefährdet ist. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, da habe ich mich schlau gemacht, ja. Habt ihr denn danach mal irgendwann zumindest einmal mit dem behandelnden Arzt in der Klinik sprechen können? Wir hatten im Februar mit dir gesprochen, das war ein Freitag, und Dienstag hatten wir einen Termin bei dem Professor. Und der Professor hat natürlich gesagt, er hätte alles für meinen Vater getan. Er hat alle Schuld von sich gewiesen. Wir sollten ja am gleichen Tag noch die Sachen abholen, als mein Vater sich das Leben genommen hat. Da bin ich natürlich mit meinen Töchtern am anderen Tag hingefahren. Dann hieß es ja, im Nachhinein würden wir anders handeln, dafür ist es aber jetzt leider zu spät. Da hat meine ältere Tochter nur gesagt, ja, muss denn erst was passieren, bevor hier was geändert wird. Ja, und es wurde auch am 11., als mein Papa im Krankenhaus kam, da war der so am Wein, als man ihm die Nadel eingestochen hat. Da muss er auch was gesagt haben. Aber ich bin nach unten gegangen, habe ihn angemeldet. War eine Anmeldung. Aber nochmal die Frage. Der Vater hat mit euch intensiv über diese eventuelle oder vermeintliche Diagnose gesprochen? Was heißt intensiv? Ja, er ist davon ausgegangen, dass er Krebs hat, ja. Und hat da schon bei euch auch so Anzeichen gesetzt, dass er da sehr labil ist? Ja, richtig, genau. Das hat er auch getan. Ich habe wirklich Angst um meinen Vater gehabt. Der hätte eigentlich in der Psychiatrie eingewiesen werden müssen. Aber hast du den da nicht? Ich meine, das würde man ja als Tochter oder als Sohn, macht man das ja auch, dass man sagt, Papa, noch ist es ja noch nicht ganz endgültig bewiesen. Hast du versucht? Ich habe so auf ihn eingeredet. Ne? Er hat mich auch gefragt, wie lange dauert es wohl, bis man sich die Pulsader dann aufschneidet. Ich sage, Papa, jetzt erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Ich sage, guck mal, denk doch mal positiv. Ja, aber er wurde von Studenten noch befragt und die sagten dann, ja, Krebspatienten könnten nicht zur Toilette gehen. Die hätten keinen Stuhlgang. Er konnte auch nicht zur Toilette gehen. Aber im Nachhinein habe ich nachgelesen, es kam alles von diesen Säureblockern, die sie ihm hochdosiert gegeben hatten. Davon hat er keinen Stuhlgang. Ja, ja, klar, das kann ich alles so zusammenhängen. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Er hat nach seinem Tod erfahren. War er so im Leben, wie alt ist er geworden, dein Vater? 76. Ja, war er eher auch immer schon so ein eher labiler Mensch? Nein, war immer ein fröhlicher Mann. Der ist 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren im Jahr. Ach so, also ein sportlicher Typ. Ja, ganz sportlich, ja. Der war immer unterwegs, bei Wind und Wetter. Das ist wirklich eine sehr, sehr tragische und sehr traurige Geschichte. Und das zeigt auch wieder mal, wissen wir, ich kann das wirklich nicht beurteilen, aber generell muss natürlich ein Arzt immer sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen sein. Ja, natürlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es manch einen Arzt gibt, der da mit dem Holzhammer losgeht. Ja, ja. Und so mache ich das ja jeden Tag gesagt habe. Erst als ich war, am 11. kam er ins Krankenhaus und am 11. haben die ein Konsil geschrieben für die Psychiatrie. Das wurde erst am 13. weggeschickt. Und da stand, wir bitten dringend um Mithilfe. Ah, das heißt, die haben da schon was gewittert. Ja, natürlich. Dass er Suizidgedanken hatte, alles stand da drauf. Also Manuela, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und dann versorgen wir dich mit den entsprechenden Adressen und dann wünsche ich dir wirklich viel Erfolg. Das ist man so dem Vater schuldig, ne? Richtig, das finde ich auch. Verstehe ich, ja. Das würde ich genauso machen wie du, ja. Liebe Manuela, du legst auf und wir melden uns gleich. Danke dir, Domian. Sehr gerne. Alles Gute, viel Erfolg wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. 1:37 Uhr haben wir. und 5 Sekunden. Und hier ist Sandra. Sandra ist 35. Hallo Sandra. Hallo. Hallo Sandra. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um meinen Sohn. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 17. Was ist da los mit dem Sohn, Sandra? Ja, mit ihm eigentlich, wir haben miteinander ein Problem. Du mit ihm? Oder, ja, oder, richtig. Oder dein Mann mit ihr beide? Nein, wir, also ich mit meinem Sohn. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja, gibt es noch mehrere Kinder? Nein. Also Mama und Sohn? Ja, genau. Welche Probleme, was für ein Problem ist das? Das Problem ist, wir haben die Stadt verlassen, wo wir groß geworden sind. Mhm. Also wo ich groß geworden bin, er mit groß geworden sind und wir sind umgezogen. Ja. Was er anfangs auch ganz toll fand, weil ich hatte einen Partner gefunden. Wie alt war er, als ihr umgezogen seid? 15. Vor 2 Jahren. Okay. Mhm. Also er war selber damit einverstanden. Er hat auch die Schule toll gefunden. Mhm. Nur in dieser Schule wurde er sehr gemobbt. In der neuen? In der neuen. Mhm. Ist auch dann kriminell geworden. Mhm. Ja. Und ist es immer noch kriminell? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja. Er ist auf dieser Schule nicht mehr. Mhm. Was heißt denn kriminell? Was hat er denn da mal angestellt? Was heißt kriminell? Der hat eine Scheibe eingeschlagen. Ach so, na gut. Ja, also sollte nichts, man auch nicht machen, aber... Nichts Gravierendes. Mhm. Also, wie sollte sie eingeschlagen? Er meinte, er müsste mit den anderen Schülern oder mit den Neuen dann mitrennen und hat irgendwas da im Fenster reingeschmissen. Verstehe. Er wurde nur festgehalten. Was ist jetzt heute das aktuelle Problem? Das aktuelle Problem ist, ich kriege ihn nicht auf die Bahn, wirklich. Du kriegst ihn nicht auf die Bahn. Richtig. Das heißt, wie lebt er? Was macht er? Also er macht jetzt seinen Hauptschulabschluss, mhm. macht ein Langzeitpraktikum. Mhm. Was ja schon mal ganz okay ist. Ja, das ich finde es auch okay. Ja. Seine Voraussetzungen waren aber, bevor wir hier hingezogen sind, er wollte gerne beim Zoll anfangen. Mhm. Er wollte gerne Abitur haben. Was nicht ist, kann ja noch werden. Richtig. Mhm. Ich zweifle da auch nicht dran, weil er ist nicht dumm. Aber wieso meinst du, ich kriege ihn nicht auf die Spur, wenn er dabei ist, seinen Hauptschulabschluss nachzumachen und Praktikum ja, ist doch schon. Er ja. Ja, dann ist er doch schon mal auf der Spur. Er wird giftig. Wann wird er giftig und warum? Weil er kriegt ja jetzt bekommt ja von der Schule bekommt er jetzt Geld. Ja. Und das meint er komplett für sich einbehalten zu müssen. Wie viel Geld ist denn das? 277 Euro. Im Monat? Ja. Und das will er verballern? Ja. Du aber willst, dass er das abgibt zu Hause? Nein, er soll dafür sein Ticket bezahlen. Mhm. Und er raucht. Mhm. Das akzeptiere ich. Ja, muss ich ja. Also entzündet sich der Streit an diesem Geld im Moment? Na, nee, nicht unbedingt ums Geld. Na, was ist es dann? Dann sag doch mal ein Beispiel. Also komplett um alles. Alles. Ja, es eskaliert sofort. Ja, was ist denn alles? Es geht darum, er sagt, er kommt, ich muss ihn morgens wecken. Mhm. Dann kriegt er eine Krise, weil ich ihn wach gemacht habe. Der ist ein absoluter Schwänzer. Mhm. Zur Schule geht er gar nicht gerne, er geht lieber arbeiten. Mhm. Das heißt, wenn du ihn in Ruhe lassen würdest, wird er die Schule schmeißen? Ja. Mhm. Wie lange muss er denn noch zur Schule? Also er hat jetzt einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Den hat er schon? Ja, ja. Ja. Und er will Klasse 10 machen, oder was? Ja. Mhm. Das macht er jetzt mit, das ist so ein berufsförderndes Jahr. Mhm. Ja, und, also ich verstehe so, dass du das Gefühl hast, du musst extrem aufpassen, sonst kippt er raus. Ja. Mhm. Und wenn du was sagst, dann ist Streiterei da und nerv mich nicht, nach dem Motto. Genau. Mhm. Gibst du ihm denn, kriegt er diese 270 Euro oder was das da ist, kriegt er ja schon? Ich habe ihm den ersten Monat gegönnt. Das hab ich damals von meiner Familie gegönnt bekommen. Das erste Lehrjahr, mein Geld zum Ausgeben. Wie viel Mal hat er das Geld jetzt bekommen schon? Zweimal. Einmal hat er es behalten und beim zweiten Mal? Auch ausgegeben. Auch behalten, also. Mhm. Gibst du ihm auch noch Geld? Wie viel denn? Der hat jetzt auch für das Komplette. Bitte? Er hat jetzt komplett Lehrgeld auch gekriegt. Oder das Schulgeld oder wie man das nennt. Wie, du zahlst ihm auch nochmal 270? Nein. Wie viel gibst du? Von mir kriegt er gar nichts. Ja, hast du gerade anders gesagt. Nee, er kriegt sein Ausbildungsgeld. Und was ist denn deine Forderung? Was möchtest du denn, wie viel soll er behalten und wie viel möchtest du davon haben? Ich will gar nichts von ihm haben. Ja, aber wo ist dann das Problem? Dann lass es ihm doch. Nee. Wie, das auch nicht? Nee. Also dann sage ich, weil er hat sehr viele Ansprüche. Er fragt die ganze Zeit meine Schwester, die holt ihn Klamotten. Das ist ein ganz verwöhntes Einzelkind. Ja, aber du sagst doch, dass du ihm nichts mehr gibst. Du gibst ihm kein Geld. Nein. Und du bezahlst ihm doch nichts. Ich muss ihm ja jetzt das Geld bezahlen. Ich bin Rentnerin. Ja, Moment, was denn jetzt? Gibst du ihm Geld oder gibst du ihm nicht Geld? Ja, natürlich, für die Busfahrt. Also doch, gerade hast du gesagt, du gibst ihm gar nichts. Ja doch, für die Busfahrt. Ich muss ihm ja das bezahlen. Warum? Warum musst du das bezahlen? Ja, sonst kommt er ja nicht zur Schule. Ja, dann kommt er erstmal nicht zur Schule. Wenn der Bursche 270 Euro kriegt, bei der Mama wohnt, die Mama putzt, die Mama kocht, die Mama macht alles, dann ist das ein verdammt hohes Taschengeld, finde ich, im Monat. Ja. Dann musst du ihm nicht auch noch die Busfahrt bezahlen. Dann muss er sich das Geld so einteilen, dass er davon seine Busfahrkarte bezahlen kann. Ja, das stimmt. Finde ich. Ja, das stimmt. Kann es sein, dass du auch ein bisschen weich mit ihm umgehst? Ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und demzufolge tanzt er dir auf der Nase rum. Das ist immer der Fehler. Ich bin schon lange berentet. Das heißt, du hast auch nicht viel Geld? Nein. Ja. Wie kommt das? Du bist 35 und schon berentet. Woran liegt das? Hab MS. Ah, verstehe. Verstehe. Schwere Erkrankung und ich bin auch schon lange berentet. Sandra, gibt es denn jemanden, der dir so ein bisschen bei dieser Erziehung oder bei der Führung deines Sohnes zur Seite stehen kann? Nee. Keiner. Das liegt alles auf deinen Schultern. Ja, weil meine Familie unterstützt mich so weit nicht, weil mein Sohn kriegt alles. Der bekommt wirklich alles. Der braucht nur irgendwo anrufen und sagt, oh, ich muss dahin und ich muss das haben haben. Der kriegt sofort alles. Ich verstehe. Das heißt, der kriegt hin und vorne reingeschoben von den anderen. Und du bist so dumm und zahlst ihm dann auch noch was. Ja, was soll ich denn machen? Er muss ja zur Schule kommen. Ich finde, da müssen härtere Seiten aufgezogen werden. Ich rate dir sehr, sehr dringend, dich mal fachkundig bei einer Beratungsstelle beraten zu lassen. Das würde ich ja gerne. Ich finde aber hier keine. Wo wohnst du denn? In welcher Gegend? Grob? Burscheid. Ja. Ich bin sowieso sowas von fertig. Deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass du brauchst jemanden, der dich ein bisschen leitet, der dir sagt, so und so müssen sie es machen und die Rechte haben sie und so weiter. Liebe Sandra, ich bin sicher, wir werden für dich etwas finden in deiner Umgebung. Ganz sicher. Das heißt, du legst auf, wir melden uns nochmal bei dir. Gleich. Heute Nacht noch. Und dann alles weitere gleich im Hintergrund. Okay, danke dir, Domian. Ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, und hier ist Inge. Inge ist 53. Hallo Inge. Hallo Domian. Hallo Inge. So, hallo. Wir beide jetzt. Um was geht's? Ich muss erst mal sagen, dass ich deine Sendung schon öfters verfolgt habe und vor allem dich auch, wenn du so ab und zu mal in Talkshows bist. Ja, du gehst ja nicht so oft in Talkshows. Ich finde dich ganz toll und deswegen habe ich heute auch angerufen, weil es mir nicht so gut geht. Vielen Dank, aber dann erzähl mal von dir. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, 53. Ich bin im Moment an einem Punkt, ich bin Alkoholikerin und habe jetzt ja, 8 Jahre nicht getrunken und habe jetzt wieder angefangen zu trinken am Samstag. Nach 8 Jahren hast du 8 Jahren Sieg hast du wieder angefangen. Ja. Warum? Ja. Warum? Ich muss dazu sagen, dass ich auch Erwerbsminderungsrente bekomme. Mhm. Das heißt, mein großes Ziel ist eigentlich nächstes Jahr, wir haben ja schon November, nächstes Jahr auch wieder arbeiten zu gehen. Mhm. Ich habe immer viel und gern gearbeitet. Was hast du denn gearbeitet? Also ich habe Steuergehilfe gelernt, ja, ohne Abschluss, ja, und habe dann Hotelfachfrau gelernt. Ah, ja. Und so hat es mich dann hier in die Gegend verschlagen, aufgrund ja, des Hotels. Okay, aber jetzt meine Frage war, wieso du wieder angefangen hast zu saufen? Ich sag so krass. Saufen. Ja, ich sag so krass. Ja, ja. Weil ich, es ist natürlich keine Lösung, aber ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Wo ich mir sage, für was ist alles, warum kämpfe ich, kann ich mit fast 54 nochmal anfangen? Also ich bin total alleine. Ist das Hauptproblem, das große Problem, diese Arbeitssuche und das Nichtfinden der Arbeit? Ja, das auch. Aber das größte Problem ist die Einsamkeit. Mhm, verstehe. Das heißt, du hast keinen Partner, du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Hast du Kinder? Ja und nein. Ich habe eine Tochter, die ich zur Adoption freigegeben habe. Ah, ja. Das heißt, du hast keinen Kontakt. Und da fing dann alles an. Damit fing alles an? Ja. Wie das war Mitte der 80er Jahre war das. Danach hast du angefangen zu trinken? Ja. Warum? Ich meine, es war... Warum? Weißt du, Domian, das war normal. Du bist im Hotelfach, da bist du mit den Kellnern weggegangen oder mit dem Koch weggegangen und so weiter. Jeder hat getrunken. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich was trinke, dann geht es mir besser. Also dann kübelt man nicht... Aber ja, hast du das Trinken angefangen, nachdem du das Kind zur Adoption freigegeben hast? Ja. Heißt so für mich beim Zuhören, dass du damit nicht ins Reine gekommen bist, dass du vielleicht traurig warst oder ein schlechtes Gewissen hattest, dass du das Kind weggegeben hast. Ist das so? Ja, das ist so, ja. Hast du je Kontakt aufgenommen zu diesem Kind? Ja, die Chance hatte ich. Die hatte ich gehabt, also ich habe sie mittlerweile kennengelernt und aber seit 3-4 Jahren, also seit ich immer, also 3 Jahre jetzt nicht mehr arbeite, ist der Kontakt auch abgebrochen. Also nochmal im Klartext, du bereust es sehr, dass du das damals gemacht hast? Ja, bereuen in dem Sinne, ich meine, ich wollte dem Kind, also ich wusste ewig lange auch nicht, dass ich schwanger bin. Und ich wollte einfach nur, weil ich hatte damals auch wahnsinnig Schulden, und ich wollte nur, dass dem Kind gut geht. Verstehst du? Okay, ich verstehe. Dennoch kann man ja in sich gespalten sein, auch wenn man das möchte. Wenn du zu mir sagst, danach fing das mit dem Alkohol an, kann man es ja, ja, an allen 5 Fingern abzählen, dass es mit dieser Entscheidung irgendwie zu tun hat. Dass diese Entscheidung dir so schwer zu schaffen gemacht hat über die Jahre. Ja, das stimmt, weil ich habe immer den einen oder anderen falschen Partner gehabt und ich bin der Meinung, die Liebe, die in mir steckt, hätte ich vielleicht dem Kind besser geben können. Ja. Jetzt hast du heute auch getrunken. Ja. Wie viel hast du denn heute getrunken, Inge? Ach. So 2, 4 Bier, 2 Flaschen Wein. Ich bin eigentlich so weit, wo ich sage, ich möchte nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr. Ja, ja. Das heißt, du hast das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr. Ja. Du hast sogar so weit, habe ich das so richtig verstanden, das Gefühl, dass du nicht mehr leben willst. Ja, wenn du es so nennen willst, ja. Ich frage dich, weil das hörte sich für mich gerade so an. Ja, ich habe das schon mal öfters und habe mich dann immer wieder rausgeholt. Aber wenn man, man sagt ja immer, ja? Ich will dir was sagen. Wenn du, ich weiß, was es bedeutet, Alkoholiker zu sein, was man da für Kämpfe durchmacht. Und ich weiß auch, was für eine große Leistung das ist, wenn man da rausgekommen ist. Und wenn man es sogar 8 Jahre, wie in deinem Fall, geschafft hat, davon wegzubleiben. Das ist ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg. Daher ist es natürlich unglaublich traurig, dass es jetzt eingestürzt ist wieder. Aber. Ja, es ist. Aber das sagt. Lass mich nur fertig sagen, Inge. Aber das sagt mir, dass du eine große Willenskraft hast, wenn du das 8 Jahre durchgestanden hast. Und diese Willenskraft heißt es jetzt wieder zu aktivieren. Wenn du jetzt wieder weitermachst, du kennst ja die Geschichten. Ja. Sagst du immer mehr ab. Ja. Das ist toll, dass du das sagst. Das stimmt schon. Und ich habe das ja auch gelernt, dass zu diesem Krankheitsbild, so Alkoholismus, das wird ja immer so belächelt, ja. Aber ich weiß, dass so Rückfälle dazugehören und morgen zum Beispiel denke ich mir wahrscheinlich auch hier, was hast du denn gemacht? Mhm. Ja, weil es bringt mich ja nicht weiter. Und ich denke mir, mit meinen 53 oder ich werde ja 55 im Dezember, denke ich mir, Mensch, du hast ja noch 20, 30 Jahre und ich wünsche mir nicht mehr. So, das ist jetzt ein Wort. Ich wünsche mir nicht mehr, als irgendwie irgendwann mal glücklich zu sein, glücklich und zufrieden. Stopp, ja? Das ist der ganz große Satz in diesem Gespräch. Ich wünsche mir doch noch irgendwann wieder glücklich zu sein. Ne? Ja. Das ist der Satz, den halten wir jetzt mal fest. So, und du willst nicht vor die Hunde gehen, du willst nicht in der Gosse liegen, du willst nicht schwer krank bis zum letzten Atemzug im Suff sein. Das möchtest du alles nicht. Du möchtest glücklich sein. So, jetzt kriegst du, jetzt rufen wir dich an. Und dann werden wir dich instruieren, was du morgen machen wirst. Was du morgen machen sollst. Ja. Es geht darum, dass du morgen richtig handelst. Und dass morgen alles richtig eingefädelt wird. Und dann musst du es tun. Weil du glücklich sein wirst. Auch wenn zwischendurch das Gefühl da ist, ich habe keine Kraft mehr. Ja, im Moment ist es so. Und wie gesagt, ich habe es heute Abend einfach mal probiert, weil ich ganz alleine hier im Wohnzimmer sitze. Und das war auch genau richtig. Obwohl du heute schon so viel gezwitschert hast, ist es genau richtig, dass du das dich jetzt getraut hast. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann bitte ich dich aber wirklich nochmal ans Telefon zu gehen, wenn wir gleich wieder anrufen. Ja, mache ich. Dann gibt es die Instruktion für morgen. Und am Morgen gibt es keinen Tropfen Alkohol mehr in deinem ganzen Leben. Okay. Ja, da lachen wir nicht drüber. Nein. Liebe Inge, du legst auf, wir melden uns gleich. Sehr gerne. Ja. Tschüss. Okay, danke, tschüss. Domian. Ciao. Sehr gerne, tschüss. 0800 220 50 50 Renate 62. Hallo Renate. Hallo Domian. Hallo Renate. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich leide darunter, dass mein Mann nach all den Jahren seine Sexualität für sich auslebt. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind verheiratet 31, 32, ja. Und wie viele Jahre jetzt schon lebt er die Sexualität für sich aus? Eigentlich jetzt massiv und es hat so angefangen, so die letzten 4, 5, 6 Jahre ganz bestimmt, ja. Was heißt das? Er lebt die Sexualität für sich alleine aus? Er will nichts von in dieser Hinsicht nichts von mir wissen. Mhm. Und wenn ich dann sporadisch komme, sehe ich, dass er halt für mich in Anführungsstrichen sein Unwesen treibt. Also er masturbiert. Mhm. Mhm. Er hat aber keine andere Frau. Nicht, dass ich wüsste. Wenn du ihn dann quasi dabei erwischst, was er macht, was hab sagt? Ich schon, dann sagt er, das hat nichts mit mir zu tun. Ja, das frage ich mich, mit wem denn dann? Mhm. Du würdest noch gerne mit ihm schlafen? Ja, würde ich wollen. Mhm. Weil beide sind wir sehr jugendlich. Mhm. Also altersbedingt jünger, optisch und auch in der ganzen Einstellung. Mhm. Und ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Wenn er so sagt, das hat mit dir nichts zu tun, ja, wie verläuft das Gespräch dann weiter? Erklärt er etwas, was mit ihm los ist, was er fühlt und denkt? Ja, ich soll doch bitte bedenken, dass er 10, 11 Jahre älter ist. Mhm. Und ich müsste mich damit abfinden. Mhm. Und dann ist es für ihn gut. Und ich war ganz irritiert und habe dann gar nicht mehr weiter geantwortet. Mhm. Und jetzt muss ich ja sehen, was er ja wirklich, dass es ja doch was mit mir zu tun hat. Ja, es kann natürlich sein, dass für ihn die Leidenschaft erloschen ist. Ja, dass, wahrscheinlich. Dass er, verläuft denn die Ehe sonst, wie verläuft die Ehe sonst? Na, sagen wir mal in Anführungsstrichen mit einfach. Ach so, also nicht mal das, also auch außerhalb der Sexualität, was den Alltag anbelangt, ist es auch nicht so harmonisch. Jein. Ich merke es schon, wie du antwortest. Du bist alles andere als glücklich. Ja. Eigentlich bist du sehr unglücklich. Ja. Seit 4 Jahren geht das so. Mindestens. Gab es da schon mal den Moment, wo du sagtest, ich bin zwar in einem Alter, wo man das vielleicht nicht mehr so macht, aber kam so ein Gedanke, dass du an Trennung gedacht hast? Ja. Weißt du, Renate, ich will dir mal so ganz spontan das sagen. Ja, bitte. Ich finde das auch nicht so abwegig. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute, die 30 Jahre verheiratet waren, wenn die merken, das geht nicht mehr, ehe man sich zerfleischt und ehe man aneinander vorbeilebt und ehe man sich gegenseitig verletzt, finde ich das in manchen Fällen sogar sehr gut, wenn man dann nochmal den Schritt geht und sich trennt. Ja. Vielleicht ist wirklich die Leidenschaft erloschen. Vielleicht kann man die auch gar nicht mehr entfachen nach 30 Jahren. Ich weiß das nicht genau. Von ihm Seite vermute ich stark. Vermutlich. Ich nicht. Ich bin sehr, ja. Genau, und das macht es ja tragisch, wenn es bei dir anders ist. Mhm. Es gibt natürlich, die erste Möglichkeit wäre, wenn beide doch irgendwie noch was retten wollen, dass man sagt, wir gehen zu einer Eheberatung. Mhm. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass er das gar nicht will. Ja, richtig. Wahrscheinlich, so, ja. Und dann müsstest du für dich entscheiden, was will ich? Vielleicht gehst du alleine mal zu einer Eheberatung, das kann man ja auch. Ach, wissen Sie, was ich möchte? Ich bin ein bisschen romantisch. Ich möchte Liebe, Zuneigung, einfach. Da sehne ich mich danach. Renate, ich bin so innerlich so jung. Ich habe die Sorge, dass das mit deinem Mann nicht mehr funktioniert. Jetzt ist meine Sendung rum. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. In der Technik, Julia Joche, morgen sind wir wieder da. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.